Es ist ein Witz. Es ist wahr, Mister. Es ist wahr. Aber Tom Armstrong ist ja... Sandra hat immer gesagt, dass ihr ältere Lieber sind. Verdufte, bevor ich mir anders überlege. Mister? Du auch. Wenn jede Gelegenheit kommt. Ja, weiß schon. Dann zeigst du mir, was du in deinen Karate-Stunden gelernt hast, was? Für sie ist Julia viel zu gut. Er zog ab in seiner angeschlagenen Halbwüchsigkeit. Und plötzlich war ich müde bis in die Knochen. Ich zog die Vorhänge zurück und öffnete die Fenster und ließ frische Luft in die Stinkhöhle. Unten auf der anderen Seite sah ich einen Mann in einer Zelle eine Nummer wählen. Und als er die letzte Zahl gewählt hatte, klingelte verrückterweise mein Telefon. Hallo? Ist da Tom Armstrong? Und wenn? Hören Sie es klingeln an Ihrer Tür? Moment. Ja, jetzt höre ich. Zwei Freunde von mir. Und was wollen die? Sie kalt machen. Durch das Schilfglas der Tür sah ich zwei Gestalten. Sie flossen in und wieder auseinander. Aber kleiner wurden sie nicht. Sind Sie Tom Armstrong? Nein. Erzählen Sie uns nichts, wir kennen Sie. Warum fragen Sie dann? Es hat geheißen, wir finden hier Tom Armstrong. Dann hat man Sie falsch informiert. Der Bluffjoy. Mund halten, Patsy. Wenn Sie nicht Tom Armstrong sind, wer sind Sie dann? Johnny Maxson. Beweisen Sie es. Tut's der Pass hier? Her damit. Aha. Ja, stimmt, was er sagt, Patsy. Ich würde ihn trotzdem gern verarbeiten. Wer hat Sie geschickt, Joey? Kann ich nicht sagen, klar, oder? Es wäre eine kostbare Information. Darum geht es nicht. Sondern? Ja, verstehen Sie, ich und Patsy, wir sind sozusagen Geschäftsleute, nicht? Ein Demolierungsteam. Naja, und jedenfalls, also Geschäft ist Vertrauen. Wenn wir hergehen und verkaufen unsere Kunden, haben wir als nächstes keine Kunden mehr zu verkaufen. Ist nicht so, Patsy? Akzeptiert. Aber dass ich rate, ist nicht verboten, oder? Bitte, bitte. Ist der Name Ihres Kunden vielleicht Bailey? Diese Art Gerate ist mir unsympathisch. Es war nicht geraten. Was dann? Vor ungefähr 4 Stunden habe ich hier in dieser Wohnung ein totes Mädchen gefunden. Was soll denn das heißen? Sie wurde als Sandra Bailey identifiziert. Jemand hat sie kalt gemacht. Sie sich selbst. Sie war schwanger. Das wusste ich. Aber Sie wussten nicht, dass sie inzwischen tot ist, oder? Nein. Gott sei Ihrer Seele gnädig. Jemand wusste also von Ihrem Zustand und hat Sie beide losgeschickt, um den Verantwortlichen zu demolieren. Warum? Und zwar Ihr Bruder oder Ihr Vater, könnte ich mir vorstellen. Kalt. Ein Freund? Polypen schon da gewesen? Ja, jede Menge. Welcher Ober? Ein Inspektor Wardlow. Mackie Messer. Heißt er so bei Ihnen? Aha. Der Freund wartet ganz in der Nähe, wie? Und wen? Ich würde mich gern mal unterhalten mit ihm. Kennen Sie diesen Armstrong? Ja. Wo finden wir den? Er hatte mal ein Großhandelsgeschäft, Ebenezer Armstrong und Sohn, Schmuck und Modewaren. Mal dann steht er ja im Branchenverzeichnis. Jetzt geht's also weiter, wie? Inzwischen würde ich es schon umsonst machen. Ich denke, Sie wollen ein Profi sein. Der Mensch braucht manchmal einen Feiertag. Los, Patsy, komm. Sie zogen ab. Und ich dachte, wie nett, wie erfreulich, nicht Tom Armstrong zu sein. Sie würden ihn finden. Und danach hätte er es schwer, je wieder derselbe zu sein. Die Wohnungstür hatten sie offen gelassen. Er musste schon eine Weile dagestanden haben, bevor er einen Ton von sich gab. Er sah nach 19 aus, war blass, mittelgroß und mager. Ein junges, alttestamentarisches, barteingerahmtes Gesicht. Mit Augen, die verrieten, dass er noch nie gewonnen hatte und nie gewinnen würde. Nie irgendetwas. Sein linkes Bein erklärte die unprofessionellen Profis, die er geheuert hatte. Er war verkrüppelt und schief. Kinderlähmung. Joey sagt, Sie wollten mich sprechen. Richtig. Was wollen Sie von mir? Haben Sie einen Namen? Alistair Dodds. Habe eine schlechte Nachricht für Sie, Alistair. Handelt sich um Sandra. Sandra? Sandra Bailey. Nie gehört. Umso besser, dann bricht es Ihnen auch nicht das Herz zu hören, dass sie tot ist. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Sie ist tot. Nein, nein, nein, nein, nein. Ich sage Ihnen, sie ist tot. Er hat sie umgebracht. Sie hat sich selbst umgebracht. Er hat sie umgebracht. Wie Sie meinen. Und moralisch gesehen haben Sie wahrscheinlich recht, aber jedenfalls, sie ist tot. Möchten Sie darüber sprechen? Was gibt's da schon zu sprechen? Sie war Ihre Freundin, wie? Ja. Bis Armstrong auf der Bildfläche erschien. Dieser aufgeblasene Affe. Teurer Wagen, immer Geld. Wenn sie auf solche Dinge hereingefallen ist. So war sie nicht. Wie war sie denn? Sie hatte was im Kopf. Hätte studieren sollen. Hat viel gelesen und all sowas. Und was tun Sie? Ich will Ingenieur werden. Mhm. Sind Sie zum ersten Mal in der Wohnung? Nein, ich war schon ein paar Mal hier. Ich verstehe. Ich kann das Ganze hier nicht ausstehen. Ja. Und die Dame, der die Wohnung gehört? Die kann ich auch nicht ausstehen. Interessant. Warum interessant? Sie haben nichts übrig für große, schöne Damen? Sandra war ganz verrückt mit ihr. Ach so. Wir saßen mal abends im Café, Sandra und ich. Und so ein Kerl, mit dem wir dort öfters mal ein Wort geredet hatten, kommt her und sagt, er ginge zu einer Party, ob wir nicht mitkommen wollten. Und die Party war hier? Oh, und was für eine Party. Lauter Gammler. Klang überall herum, trank Chianti. Ließen diese irre Musik laufen und quatschen von Religion und Sex. Schauspieler alle und Schauspielerinnen und Maler und Schriftsteller hat's geheißen. Aber für mich waren das alles Gammler. War Sandra damals zum ersten Mal hier? Ja, und sie flog richtig drauf. Na, vielleicht hat sie das immer so gewollt. Nein, nein, nicht von sich aus. Aber sie hat sich den Kopf verdrehen lassen von Julia. Sie hat sie in allem nachgemacht. Sie hat angefangen, sich anzuziehen wie sie. Und zu frisieren wie sie und zu reden wie sie. Und zu denken, was? Ja. Und darüber ging's auseinander mit euch? Ja. Ich mochte das nicht, dass sie immer zu diesen Partys ging und das Zeug rauchte und die ganze Nacht wegblieb. Und was hat sie dazu gesagt? Dass ich nicht nur körperlich, sondern auch geistig verkrüppelt sei. Sie hat schnell gelernt von Julia. Seit wann kannte sie Tom Armstrong? Seit ungefähr einem halben Jahr. Und seit wann waren Sie abgemeldet? Sie kam zurück zu mir. Als das Malheur passiert war, kam sie zu mir zurück. Fabelhaft. Ja, sie kam jedenfalls. Und Ihre Lösung war, zwei Schläger zu organisieren und auf Tom Armstrong zu hetzen. Na, wem sollte das eigentlich etwas helfen? Ihr. Nicht eher Ihnen? Warum hat er sie nicht in Ruhe lassen können? Warum blieb er nicht, wo er hingehörte? Das könnte ich Ihnen sagen. Aber das würde jetzt etwas zu lange dauern. Aber sie ist zu mir zurückgekommen. Natürlich, und zwar für immer und ewig. Amen. Und kein großer, böser Wolf kann sie Ihnen mehr nehmen. Mir reicht's jetzt mit Ihnen. Und mir mit Ihnen. Er kriegt's doch noch ab. Er verdreht keiner mehr den Kopf, solange er lebt. Er hinkte davon. Glücklich. Weil er zu guter Letzt für seinen unerträglichen Schmerz die Berechtigung gefunden hatte. Ein lebensdauerhaftes Gut. Es dämmerte. Im Osten der Himmel schien wie mit schmutziger Salbe beschmiert. Kein Mann steigt zweimal in denselben Fluss. Kriminalhörspiel in drei Teilen von Edward Boyd. Aus dem Englischen übersetzt von Marianne de Barde und Hubert von Bechtolzheim. Erster Teil. Die Sprecher waren Jürgen Goslar, Roma Bahn, Christa Dubbert, Johannes Grossmann, Otto Ruvell, Heidemarie Rohwedder, Walter Adler und andere. Regie führte Heiner Schmidt. Eine Produktion des Südwestfunks mit dem Hessischen Rundfunk und dem Sender Freies Berlin aus dem Jahr 1971.